nachdem die AL sich gestern mit einem Schritt ins Fettnäpfchen als Regierungspartei zünftig eingeführt hat. Nachdem Kreuzberg die rot-grüne Polizei begrüßt hat, fragt sich alles gespannt, wie es weitergehen wird. Und wir versprechen, wir bleiben dran. Hier ist Welt am Grad, das aktuelle Magazin auf Radio 100. Hausbesetzungen sind mit den gestrigen Räumungen nicht abgehakt. Noch sind Häuser besetzt, noch gibt es Leerstand, gibt es Wohnungsnot. Eine Frage in diesem Zusammenhang ist, was mit den übrigen besetzten Häusern jetzt passieren soll. Und darum wird es in der ersten Stunde auch gehen, um die Zukunft der noch besetzten Häuser und die Wohnungspolitik überhaupt. Weitere Fettnäpfchen sind ja für die rot-grüne Regierung massenhaft bereitgestellt. Umweltpolitik und Hochschulpolitik bieten da so einige Möglichkeiten. Aus diesen Bereichen gibt es dann auch in der zweiten Stunde noch was zu berichten. Und am Ende werden wir einen Studiogast hier haben, der über Südafrika und Filme etwas zu erzählen hat. Am Mikro begrüßt euch Katharina Döbler. Erst besetzen wir ein Haus, dann einen Stadtteil und dann die ganze Stadt. Das ist sozusagen die Utopie der Besetzerinnen in der Nostitzstraße 49. Dass es so einfach nicht ist, hat sich ja gestern gezeigt, als auch unter rot-grüner Ägide 8 Häuser geräumt wurden. Die Nostitzstraße 49 war nicht dabei, also konnte dort heute eine Pressekonferenz abgehalten werden. Da ging es dann nicht nur um die Räumungen von gestern, sondern auch darum, wie es jetzt in der Nostitzstraße weitergehen soll, nachdem gestern die Verhandlungen um das Haus abgebrochen wurden. Morgen früh wird wohl endgültig der Zuschlag für den neuen Besitzer erteilt werden, der das Haus bereits vor Wochen ersteigert hat. Und der ist dafür bekannt, schon beim Häuserkampf Anfang der 80er Jahre ein ausgesprochener Freund von Räumungen gewesen zu sein. Thorsten Mandalka berichtet. Wir haben den Besetzern ja ein ganz konkretes Angebot gemacht. Und zwar das Angebot, was schon ein Entgegenkommen ist und eine Art Bevorzugung gegenüber denen, die dort eigentlich den Anspruch auf Wohnraum haben. Dort nämlich ein Selbsthilfeprojekt zu machen, dieses Selbsthilfeprojekt so zu machen, dass auch die Mieter, die dort sich noch im Hause befinden, 7 Mietparteien, ich glaube fast, nicht nur fast alles, sondern alles türkische Familien, was die Situation nicht leichter macht. Bedingung hieß, sie müssen sich in eine Betreuung fügen. Und zweite Bedingung ist, sie müssen dafür sorgen, dass die Randale, die von diesem Haus ausgeht, abgestellt wird. Das ist in der Umgebung dort zurzeit unerträglich. Eine türkische Familie mit einer Tochter, die reagiert und sagt, nix freie Liebe hier für meine Tochter. Der das heute Mittag sagte, ist der neue Berliner Bausenator Nagel und er meinte damit die Besetzerin in der Nostitzstraße 49. Die aber bestreiten vehement, irgendjemand in irgendeiner Form belästigt zu haben. Ganz im Gegenteil. Die türkischen Nachbarn hätten sich mit ihnen sogar solidarisch erklärt. Die Besetzerinnen selber sind auch solidarisch, und zwar mit denen, die gestern Häuser in Kreuzberg und Schöneberg besetzt hatten und anschließend geräumt wurden. Die Argumentation, man müsse unterscheiden zwischen Verfallsleerstand und modernisierungsbedingtem Leerstand, diese Argumentation halten sie für fadenscheinig. Wir lassen uns nicht spalten in moralische und unmoralische Besetzer, wenn der Anspruch, der moralische Anspruch nicht genügt, dass man keine Wohnung hat und Wohnung sucht, während so und so viele Häuser einfach leer stehen. Ich meine, das waren zum größten Teil Häuser, die besetzt wurden, die lange leer gestanden haben und die Umsetzung, die wir angeblich nachkommen, das war mehr oder weniger gelogen einfach. Das waren Häuser, die sehr, sehr lange leer gestanden haben, wo es keine Umsetzung mehr gab. Und ich habe mit den Leuten gesprochen, die dort besetzt haben. Ich weiß, ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber zum größten Teil war es einfach gelogen vom Senat, dass da Umsetzung reinkommt. Das war eine reine Schutzbehauptung. Nicht zuletzt wegen der gestrigen Räumungen sind die Verhandlungen mit dem Vermittler Orlowski gestern abgebrochen worden. Wie aber ist jetzt die Situation in der Nostitzstraße? Was passiert, wenn der neue Besitzer Schlifkowitz morgen den Zuschlag für das Haus erhält? Zunächst einmal hat es wohl noch ein Angebot von Senatsseite gegeben, dem die Besetzerin bis morgen um 13 Uhr ein eigenes Konzept entgegenhalten wollen. Also es sieht so aus, dass jetzt also ehemalige Mieter sich bereit erklärt haben, also in die Wohnung, also die wollen in die Wohnung zurück. 2 sind noch nicht erreichbar. Das heißt also, sind also nicht erreicht worden. Das heißt also, dass weiterhin 8 Wohnungen hier frei sind. Das heißt also, das gesamte Hinterhaus wäre also praktisch noch frei. Und heute eben waren Leute hier von der Mieterberatung hier und die haben uns also, sollten uns hier vom Senat also sagen, dass also vom Senat geplant ist, dass weitere 4 Wohnungen für Umsatzmieter vom Senat also die wollen also weitere 4 Wohnungen also für Umsatzmieter oder so bereitstellen. Das heißt also, dass letztendlich für uns also nur noch 4 Wohnungen frei sind. 4 Wohnungen, das ist den Besetzerinnen zu wenig. Sie wollen zwar nicht das ganze Haus, aber doch einen nicht unerheblichen Teil desselben. Also wir wollen das ganze Hinterhaus und im Vorderhaus das Souterrain und die Wohnung drüber. Also so, dass wir da ein Café machen können und einen Infoladen, um den Mieter zu stören. Also Erbpachtvertrag vom Senat für uns für 99 Jahre. Und dass wir einen Selbsthilfeverein gründen und halt alle anfallenden Arbeiten selber machen oder mit von uns bestimmten Firmen. Und natürlich, dass wir mietfrei wohnen während der Zeit der Instandsetzung. Das ist ganz klar. Ganz klar ist aber noch nicht, was passiert, wenn das Haus morgen in die privaten Hände des Herrn Schlifkowitz übergeht. Dann hat der zu entscheiden, was passieren soll. Zur Hausbesetzerzeit Anfang der 80er Jahre hat er schon einmal die Polizei anrollen lassen, um ein Haus zu räumen. Die Besetzerinnen haben zu all dem eine ganz klare Ansicht. Es ist einfach grundsätzlich so, wir fordern im Grunde ein, dass so Leute wie Schlifkowitz oder irgendwelche anderen Sanierungshaie das Ganze nicht mehr so weiterführen können wie bisher. Und da fordern wir ganz klar vom Senat, dass sie eine andere Linie fahren. Dass sie das Ganze nicht noch unterstützen, wie der Herr Landowski zum Beispiel. Oder ja, dass einfach da mehr Aufwand betrieben wird, dass das aufgedeckt wird, was da gelaufen ist. Und dass sie sich ganz klar gegen solche Methoden stellen vom Senat. Kurzfristige Einladung bitte ich um Entschuldigung. So stand es auf der Einladung zum ersten Pressegespräch des frisch gebackenen Bausenators Nagel. Aber so kurzfristig es auch war, die Vertreter von Presse, Funk und Fernsehen waren zahlreich erschienen, denn schließlich ging es um ernste und erste Entscheidungen. Damit war zwar eigentlich die Räumung der besetzten Häuser nicht gemeint, trotzdem war das natürlich Thema Nummer 1. Meine Damen und Herren, ich habe mir die ersten 3 Tage nicht so aufregend vorgestellt und mir das auch nicht so ausgesucht, aber ich darf gleich sagen, dass es mir Spaß macht. Das mag man ihm nun glauben oder man lässt es bleiben. Die gestrigen Räumungen von 8 Häusern dürften wohl zumindest nicht als Spaß durchgehen. Das war ernst, wenn auch kein blutiger. Für die Besetzer der Nostitzstraße Grund genug, die Verhandlungen mit dem Senat erst einmal einzustellen. Für Nagel eine schwierige Situation. Während Vermittler Orlowski nach seinem Rausschmiss gestern heute das Handtuch geschmissen hat, will Nagel weiterverhandeln. Die Zeit drängt. Morgen früh um 8 erhält Spekulant Schlifkowitz den Zuschlag für das Haus. Die Chancen für eine friedliche Lösung und eine einvernehmliche Lösung in diesem Hause haben sich seit gestern erheblich verschlechtert. Trotzdem werden wir im Laufe des heutigen Nachmittags nochmal versuchen, einen erneuten Versuch unternehmen, um mit den Besetzern Einvernehmen zu erzielen. Der neue Eigentümer dem morgen aus der Zwangsversteigerung der Zuschlag erteilt werden wird, nachdem der Versuch, das Grundstück und das Gebäude vom Land Berlin zu übernehmen, gescheitert ist, ist bereit, zu einer friedlichen Lösung beizutragen, unabhängig davon, ob der neue Eigentümer eventuell bereit wäre, den jetzigen Besetzern Mietverträge anzubieten und dadurch zu einer Legalisierung zu kommen, haben wir ein öffentliches Interesse daran, dass von diesem Haus aus die Unruhe, die in die Nachbarschaft getragen wird, aufhört. Wir haben mit dem neuen Eigentümer vereinbart, dass Baumaßnahmen unmittelbar nach Ostern aufgenommen werden. Wie eine friedliche Lösung mit dem Spekulanten und den Besetzern erreicht werden und gleichzeitig nach Ostern bereits mit den Sanierungsarbeiten begonnen werden soll, das erscheint zwar wie der Versuch einer Quadratur des Kreises, aber Herr Nagel macht seinen Job ja Spaß, da muss man ja zuversichtlich sein. Im Falle der gestern geräumten Kuvrichstraße musste Nagel zugeben, dass das Haus doch aus spekulativen Gründen leer stand. Und so etwas zu besetzen, hätte ja eigentlich eine moralische Legitimation. Und im Falle der Köpenicker Straße musste Nagel zugeben, dass überhaupt keine Räumungsklage vorlag. Kollege Petzold ließ nach ASOG räumen, eine Methode, die seinerzeit Herr Lummer erfand und mit Berliner Linie eigentlich nicht zu vereinbaren ist. Wie dem auch sei, um spekulativen Leerstand zu begegnen, hat Nagel und seine Verwaltung wie auch die Wohnungsbaukreditanstalt angewiesen, alle kritischen Fälle unverzüglich festzustellen, die Eigentümer zu einem zügigen Ablauf zu bewegen und, sollte dies nicht möglich sein, die Förderungsmittel zurückzuziehen, die Baumaßnahmen gegebenenfalls auch selbst durchführen zu lassen. Außerdem soll ein ehemaliger Mieterberater im Planungsstab von Nagel als Beauftragter für Initiativen aus der Bevölkerung zur Verbesserung der Wohn- und Lebensverhältnisse geschaffen werden. Ein Besetzungsbeauftragter sozusagen. Die künftige Linie umschreibt Nagel denn auch so. Wir werden uns bemühen, wenn es Gruppen von Jugendlichen gibt, die neue Lebensformen in neuen Wohn- und Lebensformen in der Stadt sich verwirklichen wollen, diesen Menschen dabei zu helfen. Dazu übrigens auch hier die Beauftragung eines Mitarbeiters, der sich speziell dieser Probleme annimmt. Da werden wir uns bemühen. Es kann aber nicht die Regel sein, dass ein leerstehendes Haus, auch wenn es aufgrund von mangelnder öffentlicher Kontrolle längere Zeit leer gestanden hat, grundsätzlich für Besetzer freizugeben. Wir brauchen dringend jeden Wohnraum dort für Zwischenumsetzwohnungen. Ich habe ja diese Situation vorgefunden, habe mich auch nochmal in dieser Weise mit dem Bezirk abgestimmt und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mir hier gesagt, es gibt ohnehin zu wenig Umsetzwohnungen und wir müssen dann alles, jedes Potenzial mobilisieren. Das ist nun mal eine vielfältige Stadt und da muss man versuchen, allen Beteiligten einigermaßen gerecht zu werden. Auch beim ja, mit dem schlampigen Abbruch gerade. Es geht trotzdem weiter mit dem Beitrag nach der Musik. Und da wird Bausenator Nagel erzählen, was er so in Zukunft baupolitisch alles plant. I feel just like I'm going crazy, baby. I think I'm gonna have to commit suicide. Yes, I feel just like I'm going crazy, baby. Have to commit suicide. Every time I look at you, baby, something happens. Frau. Weiter geht's jetzt mit dem Beitrag von Dirk Ludix über Herrn Bausenator Nagel. Wohnungsneubauprogramm ist der neue Bausenator um seinen Job nicht gerade zu beneiden. Ich frage mich, was eigentlich der alte Senat in den letzten 3 Monaten, 2,5 Monaten getan hat. Denn auch dort fiel ja das Wort von der Wohnungsnot. Herr Diebken hat ja auch 7.500 Wohnungen im Jahr versprochen. Und dann hier in absoluten Zahlen eine jämmerliche Fertigstellung, einen jämmerlichen Abruf, das ist ja noch nicht Fertigstellung, Abruf von öffentlichen Mitteln von 97 Wohneinheiten, absolut 3,9%. Trotzdem, glaubt Nagel, könne man den geplanten Neubau von 7.000 Wohnungen in diesem Jahr schaffen. Das Klassenziel, nämlich ausschließlich mit öffentlichen Trägern zu bauen, kann aber nicht erreicht werden. Weiterhin werden also auch die Privaten im Wohnungsbau zuschlagen können. Erst nach und nach, so Nagel, sollen die Öffentlichen den Wohnungsbau übernehmen. Man habe halt eine katastrophale Situation vorgefunden. Ab sofort werden zumindest keine öffentlichen Grundstücke mehr verkauft. Und die Umstellung der Wohnungsbauförderung von Zuschüssen auf Darlehen soll vorangetrieben werden. Das haben sich schon viele Senate vorgenommen. Geschafft hat es bislang keiner. Vorzeigeobjekt für den neuen Bausenator ist das Gelände Berliner Straße 88 in Zehlendorf. Dort werden ausschließlich gemeinnützige Träger einen Komplex aus Sozial- und Eigentumswohnungen unter ökologischen Gesichtspunkten errichten. Und dies nun die letzte der versprochenen ersten Entscheidungen. Im öffentlichen Nahverkehr setzt der Senat auf die S-Bahn. Der in den letzten Tagen des alten Senats gefasste Beschluss, die U-Bahn-Linie 9 nach Süden hin auszubauen, wird zurückgenommen. Das Geld dafür in den raschen Ausbau des Südrings gesteckt. Außerdem geplant ist eine Verlängerung der U-Bahn-Linie 8 bis zum Anschluss an den S-Bahnhof Hermannstraße. Mit den 800 Millionen Mark aus dem Bundesstrukturprogramm sollen nach und nach alle S-Bahn-Strecken in Berlin wieder in Betrieb genommen werden. Unterm Strich ein Berg von Problemen und eine Menge, was sich der Mann auf dem Schleudersitz des Bausenators vorgenommen hat. Aber ich darf gleich sagen, dass es mir Spaß macht, dass es mir Spaß macht, Spaß macht. Hallo, hier ist wieder Roland. Sie wissen schon, der immer für die Museumskneipe Werbung macht. Ich könnte ja jetzt wieder was von der täglichen Live-Musik erzählen oder von den vielen preiswerten Gerichten, von der gemütlichen Atmosphäre, dem 45-Meter-Tresen und den 3 Sorten Bier vom Fass. Aber andererseits, heute ist nämlich Mittwoch und da gehe ich Spanferkel essen in der Museumskneipe Glogauer 2, Ecke Wiener Straße. Die neue City ist da und die bekommt ihr überall, wo ihr sie kriegen könnt. City für die 14 Tage. Und die 14 Nächte. Die Kopierer bei Procolor. Leistungsstark und preiswert. DIN A4 Normalkopie 9 Pfennig. Farbkopie auf Canon CLC Laser 2,90 Mark. Ab 50 Stück mit Rank Xerox 1,40 Mark. Großformatige Kopien bis DIN A0. Procolor, Berlins Copyshop mit den superlangen Öffnungszeiten. Montag bis Freitag, 9 bis 23 Uhr. Procolor, Windscheidstraße 29, Nähe U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Damit Sie vorher und nachher ruhig schlafen können. Oder währenddessen. Zapfenzüge 61061. Die Verbindung von Qualität und System hat einen Namen. Rotec. Datenverarbeitung für Profis, anwenderbezogene Systemlösungen. Darin haben wir Routine. Rotec Computer. Kurfürstendamm 92 am Leniner Platz. Thank you. Die Besetzungen, Räumungen und kleinen nächtlichen Scharmützelchen beschäftigte natürlich nicht nur den Bausenator, sondern den Senat. Gestern um 21 Uhr unterbreitete Staatssekretär Groth von der Umweltverwaltung den Besetzerinnen der Fraunhofer Straße ein Angebot. Gleichzeitig äußerte sich die AL-Fraktion kritisch zu den Räumungen. Dieter Rulf sprach heute Nachmittag mit Senatssprecher Werner Kohlhoff über die jüngsten Auseinandersetzungen und die Lösungsvorschläge des Senats. Herr Kohlhoff, es hat gestern Abend die ersten Auseinandersetzungen auf der Straße unter einem rot-grünen Senat gegeben. Wie hat der Senat denn darauf reagiert? Der Senat verurteilt derartige Vorfälle und auch Gewalttaten. Die Polizei ist sehr vernünftig, sehr zurückhaltend dort aufgetreten und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass das deeskaliert wurde. Und ein zweiter Grund ist, dass, glaube ich, die da gestern das gemacht haben, kaum Sympathie oder keinerlei Sympathie, selbst in der eigenen Szene in Kreuzberg haben. Das weiß ich auch. Ich kenne ja auch viele Leute da und die finden das nicht mehr gut, was dort passiert. Wird denn diese Verurteilung vom gesamten Senat getragen, das heißt auch von den AL-Mitgliedern? Es gibt keinen förmlichen Beschluss darüber. Das ist eine Erklärung des Senatssprechers, der für den Senat in solchen Fällen spricht. Nun gab es ja gestern eine Kritik von Seiten der AL an dem Beschluss der Räumung der 8 Häuser. Es wurde von einem vorschnellen Vorgehen gesprochen. Deutet sich denn da jetzt ein Dissens zwischen den beiden Koalitionspartnern an? In der Sache nicht. Das ist doch die mildeste Form von Kritik, die man, glaube ich, sagen kann. Die AL hat ja die Räumung nicht als falsch bezeichnet, sondern als voreilig. Also sie hätte gerne noch länger darüber beraten. Wir sahen Grund zum sofortigen Handeln. In der Sache hat die AL ja erklärt, dass sie die Besetzung von Häusern, die zur Modernisierung anstehen und wo Leute, Mieter, darauf warten, dass sie wieder zurückziehen können, dass sie das nicht richtig findet. Also in der Sache gibt es da, glaube ich, keinen Dissens. Stichwort Fraunhofer Straße, die Zeit drängt. Bis zum 1. April müsste eigentlich eine Lösung gefunden werden, weil dann das Gebäude wieder an den Bund übergeht. Wie ist denn dort der Stand der Verhandlungen? Ja, wir wollen so schnell wie möglich mit den Besetzerinnen und Besetzern verhandeln. Wir haben ein konkretes Verhandlungsangebot gemacht. Das Bemühen des Senats, ein Gebäude zu finden, wo diese Leute sich versammeln können und das sie nutzen können, und zwar autonom, das ist ernsthaft. Da hat man wirklich in den letzten Tagen ganz, ganz intensiv gesucht. Nur wir mussten den Besetzerinnen und Besetzern ehrlicherweise sagen, dass wir kurzfristig so ein Gebäude nicht haben, weil man da noch, wir haben zwar welche, aber da muss dann instand gesetzt werden oder es sind noch andere Nutzer darin. Und wir haben deswegen den Besetzern vorgeschlagen, dass vorübergehend sie umziehen in ein Zelt, das an das Haus Maichstraße gestellt wird, dass sie das Haus mitnutzen, dieses Zelt nutzen und dann in ein solches Kommunikationszentrum dann einziehen, sobald das zur Verfügung steht. Wir wollen das möglichst schnell lösen. In der Tat, ab 1. April muss der Bund wieder über sein Gebäude dort verfügen können. Es ist also jetzt an den Besetzern, auf dieses Angebot einzugehen. Ja, die Besetzer müssen jetzt jemanden benennen und werden wohl auch jemanden benennen, der für sie verhandelt. Und sie werden sich auch überlegen müssen, was sie eigentlich wollen und wie sie ein solches Kommunikationszentrum dann nutzen wollen, wenn es denn zustande kommt. Damit man auch ein bisschen ein Stück gemeinsam an einem Konzept für ein solches Haus arbeiten kann. Die Wahl des Gebäudes hängt ja doch auch davon ab, was wollen die da machen. Also wir müssen da auch ein bisschen mehr wissen, um auch helfen zu können. Gut, danke. Clear. I'm gonna die in this atmosphere. am 1. Januar das Haus übernommen hat. Also vorher war ein ganz anderer Besitzer und folgedessen schon in der Kürze der Zeit ja nicht hätte gekündigt werden können. Ja, und dann mussten wir eben halt raus und haben sie Personalien aufgenommen, wollten zu Anfang uns noch mitnehmen zur Gesa, aber das ist dann irgendwie noch polizeiintern abgebogen worden, weil sie irgendwie langsam irgendwie selber wahrscheinlich gemerkt haben, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Aber jetzt kannst du wieder rein ins Haus. Also es ist halt so, dass nachdem die Polizei abgezogen gewesen ist, irgendwie der Hausbesitzer und ein Kompagnon von ihm noch irgendwie im Seitenflügel in der ehemals besetzten Wohnung Scheiben rausgedroschen haben mit dem Brecheisen. Ich bin dann halt hin und habe ihn zur Rede gestellt, was das denn hätte sein sollte, irgendwie mit der angeblichen Kündigung vor 2 Monaten. Da ist er schier ausgerastet, hat mit dem Brecheisen vor der Nase rumgefuchtelt und meinte, wir wären der Kader, wir wären die Zentrale, also von wegen, wir hätten die Besetzung organisiert, was irgendwie auch natürlich ein völliger Schwachsinn ist. Und meinte, er würde, wenn er mich nochmal im Haus sehen würde, eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstatten. Ja. Ja, das kann dann alles passieren, wenn man so nah an Besetzern wohnt. Down the street, I count to see how much I lose. Robert, was meinst du? Umzüge? Zapf kommt weiter. Zapfumzüge 61061. 18 Uhr und 1 Minute Radio 100 mit den Nachrichten. Bundesinnenminister Zimmermann hat seinen seit Februar dieses Jahres fertigen Gesetzesentwurf für ein neues Ausländerrecht aus der Schublade geholt. Nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung sieht der Entwurf drastische Verschärfungen der Aufenthaltsbedingungen für solche Ausländer vor, die nicht vor 1973 und nicht mit bereits bestehender Arbeitserlaubnis in die Bundesrepublik gekommen sind. In einer von den Grünen erwirkten Aktuellen Stunde dazu sagte die Abgeordnete Trenz, schon das jetzige Ausländerrecht sei menschenverachtend. Zimmermann schwebe darüber hinaus noch eine Verschärfung vor. Die Grünen wollten eine bunte Republik mit gleichen Rechten für alle in ihr lebenden Menschen. Wo Menschen gemeinsam leben, spiele die Staatsangehörigkeit eine völlig untergeordnete Rolle, meinte Frau Trenz. Der CDU-Abgeordnete Olberg sprach dagegen von der Sorge der deutschen Bevölkerung vor einem weiteren Zuzug angesichts von Arbeitslosigkeit und von Spannungen, die ethnische Minderheiten den Deutschen bereiteten. Sehr unterschiedlicher Auffassung sind Regierung und Opposition bei der Bewertung des am Dienstag zu Ende gegangenen Wirtschaftsgipfel der Sieben. Während Bundeskanzler Kohl heute in einer Regierungserklärung von der guten wirtschaftspolitischen Zusammenarbeit und den günstigen Perspektiven für die Weltwirtschaft schwärmte, nannte der wirtschaftspolitische SPD-Fraktionssprecher Roth das Treffen von Toronto einen Gipfel der Selbstdarstellung und Ausklammerung von Problemen. Der Abgeordnete Selin von der Fraktion der Grünen kritisierte, der Toronto-Gipfel habe Gegensätze verkleistert, anstatt sie bloßzulegen. Keines der akuten Weltprobleme sei auch nur ansatzweise gelöst worden. Der beschlossene Schuldenerlass für die ärmsten Länder sei allenfalls ein Almosen, umfassende Schuldenstreichungen seien ausgeblieben. Die Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr, ÖTV, hat sich zum Ausstieg aus der Kernenergie durchgerungen. Trotz der von zahlreichen Gewerkschaftern geäußerten Sorge um Arbeitsplätze akzeptierten die Delegierten des Hamburger ÖTV-Kongresses heute einen vom Hauptvorstand vorgelegten Leitantrag. Zwar konnten sich die Delegierten noch nicht auf einen Zeitraum festlegen, jedoch soll durch die Stilllegung bestehender und die Nichtinbetriebnahme von im Bau befindlichen Atomkraftwerken der Anteil der Kernenergie schrittweise reduziert werden. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages haben sich die Gehälter erhöht. Gestern Abend beschlossen sie eine Anhebung ihrer sogenannten Entschädigung um 3,25% auf 9.013 Mark. Die Entscheidung des Bundestages kostet die bereits verausgabten Mittel vorsichtig mit 123 Millionen Mark. Und so schloss er nicht aus, dass die Kommission nach eingehender Prüfung zu dem Ergebnis kommen könnte, dass der Bau wohl oder übel fortgesetzt werden muss. Eine kleine Überraschung bot die Wissenschaftssenatorin in Sachen Akademie der Wissenschaft. Steht noch in der Koalitionsvereinbarung, dass dieser abgeschafft wird, so hatte Frau Riedmüller-Seel heute gleich drei Modelle parat, wie sie in mehr oder minder veränderter Form weitergeführt werden kann. Zum einen als Akademie neuen Typs, vor allem zur Koordination interdisziplinärer Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchsförderung. Zum zweiten in Verzahnung mit dem Wissenschaftszentrum Berlin. Und zum dritten als neue Einrichtung, die die Arbeitsgruppen der Akademie integriert, aber nicht mehr den Charakter einer Akademie der Wissenschaften hat. Zumindest der erste und der dritte Lösungsvorschlag klingt nach Etikettenschwindel. und die wissenschaftspolitische Sprecherin der alternativen Liste, Hilde Schramm, zeigte sich nicht gerade begeistert über das schnelle Vorpreschen des Koalitionspartners. Ich habe die Modelle gerade erst gehört, genau wie Sie. Ich bin in der Diskussion nicht beteiligt gewesen. Ich denke, wir holen das jetzt nach. Der Beschluss heißt ganz eindeutig, die Akademie wird aufgelöst in der bestehenden Form. Es steht auch drin, dass die Schwerpunkte übergeleitet werden in bestehende Institutionen. Das muss auch sein wegen der Verträge, sowohl Zeitverträge wie Dauerverträge. Aber alles andere, denke ich, muss jetzt mit dem Koalitionspartner, das heißt mit uns, zusammen besprochen werden. Man darf gespannt sein, was dabei herauskommt. Hey! for you. Seit dem 16. März ist in Berlin alles anders. Der Einstieg in eine ökologisch orientierte Stadtpolitik ist eine Schwerpunktaufgabe des Senats, heißt es im legendären AL-SPD-Konsenspapier. Und weiter heißt es, die besonderen Belastungen eines Ballungsraums machen besondere Anstrengungen im Umweltschutz notwendig. Besondere Anstrengungen unternimmt zurzeit auch der DGB in Sachen Umweltschutz. Er hat zusammen mit der Hans-Böckler-Stiftung eine Studie in Auftrag gegeben mit dem Titel »Ökonomisch-ökologische Perspektiven für Berlin 2010«. Erstellt hat diese Studie das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, namentlich die Professoren Martin Jennecke, Rainer Knigge und die Politologin Heidi Fichter. Nun ist es mit einer Studie nicht getan. Sie dient als Ausgangspunkt für ein längerfristiges Forschungsprojekt zum ökonomisch-ökologischen Umbau Berlins. An Berlins Zukunft wird also gebastelt. Ilona Marenbach bastelte mit. Zwei Szenarien wollen die Forscher aufstellen. Zwei Entwicklungspfade Berliner Strukturpolitik. Das eine umfasst eine ehrgeizige ökologische Strukturpolitik und heißt dementsprechend Alternativszenario. Das andere belässt alles beim Alten wie gehabt und nennt sich Trendszenario. Als der DGB die Vorstudie in Auftrag gab, ahnte noch niemand das Ergebnis des 29. Januars mit der Folge, dass das Alternativszenario wohl das politisch relevantere geworden ist. So oder so, als erstes wird für Berlin eine Sachstandsbeschreibung formuliert. Diese Ausgangspunkte sind nicht sonderlich rosig. Da hätten wir zunächst den vielbeklagten Standortnachteil. Der scheint aber wirtschaftspolitisch selbst mitverschuldet zu sein. Berlin ist mit dem näheren Umland ökonomisch weniger verbunden als zum Beispiel Baden-Württemberg. Während Baden-Württemberg 25% des deutsch-deutschen Handels für sich verbuchen kann, sind es bei Berlin mal gerade 1,4%. Trotz Berlin-Förderung oder gerade auch deswegen ist die Beschäftigungslage miserabel. Im Januar war die Arbeitslosenquote so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr, konstatiert DGB-Chef Michael Pagels. Dafür erweist sich dann der Energieverbrauch als exorbitant. Und auch die Verkehrs- und Flächenstruktur sind atypisch für eine moderne Industrieregion. 12% der Berliner Fläche sind Verkehrs- und Wegeflächen. Im Vergleich mal Hamburg, da sind es 9%, obwohl Hamburg Durchgangsverkehr zu verkraften hat, was man von Berlin nicht gerade behaupten kann. Berlin, eine ökologische Standortkatastrophe. Das alles soll sich in Zukunft ändern. Den Standort... Die Industrie mauert, sind längerfristig Umverteilungsmodelle wohl erlaubt. Was dabei als erstes aus Berlin verschwinden wird, das ist die sogenannte flache Produktion. Die hochsubventionierte Zigarettenindustrie zum Beispiel. Immerhin 5000 Arbeitsplätze. Und es mutet schon erstaunlich progressiv an, wenn ein Gewerkschaftsboss den Verlust von 5000 Arbeitsplätzen für vertretbar hält. Das tut er natürlich nur, weil er hofft, dass mit dem ökologischen Stadtkonzept auch eine ökonomische Entwicklung einsetzt, die mehr und qualifiziertere Arbeitsplätze bringt. Professor Martin Jennecke erläutert, was sich noch ändern soll. Mal schlagwortartig und kurz gesagt geht es darum, dass man in Berlin die ökologische und die technologische Attraktivität erhöht, dass man insbesondere auf technischen Fortschritt setzt in Bereichen auf Energie, von Energie- und rohstoffsparenden Technologien, also von Technologien, die sich selber auch durch Einspareffekte bezahlt machen, und dass man dann die in Berlin verfügbaren Standortvorteile nutzt, wie die Berlin-Förderung, wie die starke Wissenschaftsinfrastruktur, die wir hier haben, zwei Hochschulen und so weiter, zwei Universitäten, dass man also sehr stark setzt auf wissensintensive Produktionen mit einem sehr starken Akzent auf Umweltfreundlichkeit und langfristige Überlebensfähigkeit der Stadt. Nun gibt es ja vielleicht eine zufällige zeitliche Parallele zwischen der Umbildung des Berliner Senats, die ja auch eine ökologische Entwicklung in der Stadt befürworten. Steht es in Beziehung zu den Bemühungen des Senats? Es gibt den pikanten Aspekt, dass Herr Knigge die SPD beraten hat bei den Koalitionsverhandlungen und ich habe die AL beraten. Und im Vorfeld sind da sicher sehr viele Ideen und Vorstellungen eingegangen, auch in diese Verhandlungen. Politisch sitzen die Forscher also fest im rot-grünen Sattel. Ein wesentlicher wirtschaftlicher Faktor ist das Umland, der Großraum Berlin. deutsch-deutscher Handel und deutsch-deutscher Technologietransfer. Doch momentan gehören ökologische Produktionsverfahren nicht unbedingt zum DDR-Standard, Weltniveau hin oder her. Einige Umweltexperten der alternativen Liste hatten in der Vergangenheit eine verstärkte finanzielle Unterstützung der DDR gefordert. So wollten sie zum Beispiel einen Strompfennig für Berlins Stromverbraucher einführen, mit dem DDR-Kraftwerke entschwefelt werden können. Schließlich macht der Smog an der Mauer keinen Halt. Martin Jenicke sieht es differenzierter. Das kann man in Einzelfällen machen, aber ansonsten wäre ich sehr dafür, das Verursacherprinzip auch international anzuwenden. Nicht nur aus Gründen der Gerechtigkeit, sondern weil mit dem Verursacherprinzip auch immer Innovationswirkungen verbunden sind bei den jeweiligen Verursachern und Produzenten von Umweltproblemen. Und ohne eine breite Wirkung von solchen Innovationseffekten wird sich in Europa und Mitteleuropa insbesondere wenig ändern. Annie Flies the Love Bomber heißt dieses Stück von Philipp Boer und der ist heute live zu hören um 21 Uhr im Cartier. Weg vom Truppenwald. Dieses Transparent flatterte heute um 13 Uhr plötzlich auf dem Dach der Reutlinger Holzfirma Karl Danzer. Und nicht nur das Dach war auch noch besetzt. Die Reutlinger Robin Wood Gruppe wollte damit gegen die Abholzung des tropischen Regenwaldes protestieren, an der die Firma maßgeblich beteiligt ist. Karl Danzer ist der Marktführer unter den bundesdeutschen Importeuren mit Niederlassungen an der Elfenbeinküste in Zaire, Kamerun, Brasilien, Nordamerika und mehreren europäischen Ländern. Robin Wood macht ihn mitverantwortlich für die Zerstörung des Regenwaldes. Logischerweise fordert Robin Wood den sofortigen Importstopp tropischer Hölzer. Nach einiger Zeit fand sich dann der Geschäftsführer der Firma bereit, mit den Besetzern zu reden. In Anwesenheit lokaler Pressevertreter erklärte er sich dann bereit, mit Robin Wood in einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung teilzunehmen. Daraufhin kletterten die Besetzer wieder vom Dach und zogen von dannen. Thank you. Die Krebsstation im Weddinger Universitätsklinikum Rudolf Virchow wird entgegen den Plänen des alten Senats nicht geschlossen. Damit hat der rot-grüne Senat die erste gesundheitspolitische Hürde genommen. Die Schließung stand im Zusammenhang mit dem Vorhaben, das Rudolf-Virchow-Krankenhaus dicht zu machen, um das Universitätsklinikum von Charlottenburg in den Wedding zu verlagern. Gute Vorarbeit hatte der CDU-Senat bereits geleistet. Die alten Pavillons wurden abgerissen, nun sollten eben die Stationen dran glauben. SPD und AL hatten jedoch in ihren Koalitionsvereinbarungen die Verlagerung des Universitätsklinikums abgelehnt. Sie wollten überprüfen, inwieweit selbige rückgängig gemacht werden kann und darüber hinaus keine weiteren vertraglichen Vereinbarungen mehr eingehen. Da nun die Schließung der Krebsstation zum Ende des Monats drohte, entschloss sich der Staatssekretär des Wissenschaftssenats, Hans Kremendahl, schnell zu handeln und erwirkte am Montag eine Verfügung gegen die Schließung der Station. Gestern wurde dem Pflegepersonal mitgeteilt, dass die Krebsstation auf unbestimmte Zeit erhalten bleibt. Oh, pass off the hatchet, baby. Oh, Heute sind erneut 5 Frauen im Knast Plötzensee in einen vorerst auf 14 Tage befristeten Hungerstreik getreten. Eine andere Fünfergruppe unterbrach ihren bislang 2-wöchigen Hungerstreik. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, der Hungerstreik sei nicht allein als Solidaritätsstreik mit dem der politischen Gefangenen zu verstehen. Forderungen sind unter anderem die selbstbestimmte Zusammenlegung, die Abschaffung von Trennscheibe und Besuchsüberwachung und die Aufhebung der Post- und Bücherkontrolle. Weiter wird die unbeschränkte politische Information und Kommunikation verlangt. Sollte der Senat nicht unverzüglich Verhandlungen aufnehmen, wird ein unbefristeter Hungerstreik angekündigt. Mehr zur Situation im Knast Plötzensee heute Abend ab 20 Uhr bei den Dissonanzen. Unterdessen hat der Staatssekretär im Justizsenat Wolfgang Schomburg heute angeordnet, dass die Gefangene aus der RAF Angelika Goder von einem Facharzt auf ihre Vollzugstauglichkeit untersucht wird. Angelika Goder sollte bereits im Juni 86 wegen eines Hüftleidens in einem externen Krankenhaus operiert werden. Wegen der damit einhergehenden Sicherheitsmaßnahmen hatte sie seinerzeit die Behandlung abgelehnt. Durch die nun angeordnete Untersuchung soll geklärt werden, inwieweit die Gefangene wegen des fortgeschrittenen Hüftleidens weiter vollzugstauglich ist. Danach wird entschieden, ob eine Unterbrechung der Haft oder unter Umständen sogar eine Haftentlassung vertretbar ist. Das reguläre Ende der 15-jährigen Haft von Angelika Goder wäre im Juni 93. En toen gebeurde die tragische en die geschiedenis van hier die volk. Dat diezelfde politie moet nou zien hoe dat zijn uniform aan anders kleerigs gegeven wordt, zijn rang om ontneem wordt. Ons was die bereid om die eertijdse blanke Britse dracht te dragen. Nou dra die eertijdse pandoer die dracht van die boerzien in Zuid-Afrika. Achter meneer die voorzitter, buig. Bij daar die dag om te pleit voor ons skipper, voor die behoud van ons volk en die uiteindelijke oorwinning. Lang leef die Afrikanerdom. I put brilliance I applied, and constructively I blend behind the bars. Behind the bars. I shivered, I prayed, this cell or the next. A man slipped to death. Another used a pair of jeans to heaven. Behind the bars. Behind the Bars, hinter Gittern, heißt dieses Stück von Msacke oder so ähnlich. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, das auszusprechen. Der Dub-Poet von Soweto, Musik aus Südafrika. Dort allerdings dürfte es schwierig sein, sie zu hören. Sie steht nämlich auf dem Index der Zensur. Zensur ist allgegenwärtig in der Republik Südafrika. Es gibt Nachrichtensperre, immer wieder Filmverbote. Und seit 85 ist gerade für unabhängige Dokumentarfilme die Arbeit besonders schwer geworden. Die wenigen Bilder, die wir aus Südafrika über Fernsehkanäle bekommen, haben bestenfalls Schlaglichtcharakter. Über Zusammenhänge, Hintergründe und manche Aspekte erfahren wir hier so gut wie nichts. Wir wissen zwar, was Apartheid ist, aber was sie bedeutet, erfährt man wohl erst bei genauerem Hinsehen. Im Kopf beginnt heute Abend eine Film- und Videoreihe über Südafrika. Wir haben jetzt hier im Studio einen der Filmemacher, Michael Hammond aus Südafrika. Er hat den Film gedreht, Spiral of Rage. Kannst du mal erzählen, wie der Film zustande kam? Ich war früher mal Berichterstatter, Kameramann in Südafrika bis 85 September. Ich bin dann abgehauen im September und habe dann sämtliche Bilder mitgenommen. Und die habe ich dann versucht zu bearbeiten hier auf eine Art, die man nicht so normalerweise sieht. Bilder, die man nicht so immer sieht. Weil in Berichterstattung kennt man ja, die Beiträge sind meistens 2,5 Minuten lang. Man sieht sehr wenig. Ich habe versucht, daraus aus diesen Bildern eine Atmosphäre darzustellen von Südafrika, die man nicht kennt. Wobei ich versucht habe zu zeigen, wie die Wut, diese Spirale der Wut sich steigert. Wie die Jugend immer mehr frustriert werden, wie die Polizei immer mehr reinhauen und wo das zuläuft. Ja. Wir haben jetzt hier einen Tonausschnitt aus deinem Film Spiral of Rage. Wollen wir mal einspielen? En toen gebeuren die tragische en die geschiedenis van hier die volk. Dat diezelfde politie moet nou zien hoe dat zijn uniform aan anders kleren gegeven wordt, zijn rang om ontnemen wordt. Ons was niet bereid om die eertijdse blanke Britse dracht te dragen. Nou dra die eertijdse pandoer die dracht van die boerzien in Zuid-Afrika. Achter meneer die voorzitter. Huis bij daar die berg om te pleit voor ons skipper, voor die behoud van ons volk en die uiteindelijke oorwinning. Lang leef die Afrikanerdom. Das war jetzt Afrikaans, wir haben natürlich kein Wort verstanden. Kannst du mal übersetzen oder erzählen, wer das ist? Ja, das ist der Eugène Terriblanche, das ist der Führer von den rechten Radikalen, die AWB, Afrikaner Widerstandsbewegung, die total rechts sind, ja. Und was er da sagt, ist, das ist das Tragische, ist geschehen in der Geschichte Südafrikas, in dem die Uniformen von den Weißen werden jetzt von den Schwarzen getragen. Also das ist, was Botha jetzt so reformiert hat. Und früher, da wollten sogar die Buren wollten nicht mal die Uniformen von den Briten tragen, aber jetzt tragen sogar die Schwarzen diese Uniformen. Also lang lebe das Afrikanertum, ne? Das, was er da sagt. Wer kommt denn in deinem Film noch so alles zu Wort? Da kommen meistens Schwarzen zu Wort. Also Bürger, da ist eigentlich einer, ist auch ein Weißer, der Kommissar von der Polizei, ist ein ganz schönes Interview. Kommt Alan Busak vor, ein Priester und so schwarze Leute, die von der Straße gegriffen worden sind und mal was sagen. Ne? War das denn schwierig, in Südafrika zu drehen? Damals war es nicht so schwer. Das ist inzwischen sehr viel schwieriger geworden. Ich habe jetzt im Januar gedreht und das war unheimlich viel schwerer geworden. Diese Zensuren sind sehr viel verstärkt worden und man kann sehr wenig machen jetzt. Wo setzen die denn ein, die Zensuren? Was darf man denn nicht zeigen? Was darf man denn nicht filmen? Alles, was unter den, das, was jetzt da ist, ist ja der Notzustand. Ja. Alles, was unter diesen Notzustand fällt, von Informationen her, und das kann alles sein. Man weiß vorher nicht. Man kann auch im Nachhinein angeklagt werden über was man schon gedreht hat und vielleicht gesendet hat. Und worüber hast du jetzt im Januar gedreht? Es geht über die Homelands, es geht über Zwangsumsiedlung Und diese, was die Südafrikaner probieren zu machen, ist die Unabhängigkeit auf diese Homelands draufzusetzen. Und diese Leute, dieses bestimmte Homeland hat sich tierisch dagegen gewehrt. Das war 2 Jahre lang war ein Zivilkrieg, von dem keiner was gehört hat hier. Unheimlich viel Folter und Mord, Leute weggeschleppt, das ist wahnsinnig. Und das alles ist nicht rausgekommen. Und wir haben jetzt versucht, jetzt mit Organisation zu arbeiten und Hintergrund zu zeigen, was damals passiert ist. Und das können wir jetzt leider nur im Nachhinein erzählen lassen. Und da greifen wir manchmal zu Bilder, die doch gemacht worden sind. Ist der Film auch jetzt in der Reihe im Kopf zu sehen? Nein, leider nicht. Der ist noch im Schnitt. Das dauert noch 6 Monaten oder so. Gut, ich stelle jetzt nochmal das Programm vor, das im Kopf gezeigt wird. Also heute Abend laufen 3 kurze Filme. Wo liegt Asania, Spiral of Rage eben, wo wir gerade drüber gesprochen haben, und Apartheid. Und das läuft heute und morgen um 21 Uhr und 23 Uhr im Kopp in der Potsdamer Straße 157. Ja, danke Michael Hammond. Ja, danke. Das war's für heute mit Welt am Draht. Wir verabschieden uns und wir, das sind Frank Holzkamp als Redakteur, Frank Salmes an der Technik, Blowfish, die Musikredaktion und Katharina Döbler vom Mikro. City ist da und die bekommt ihr überall, wo ihr sie kriegen könnt. City für die 14 Tage. Und die 14 Nächte. Mein Computer ist ein guter. Da-da. Seit mein Ola Acker den Code der Deutschen Bank geknackt hat, kann er in Champagner baden. Uns geht's glänzend. Der Zukunft eine Chance geben. Computerstudio Schlichting, Katzbachstraße 8. Die etwas andere Computerei. Die Kopierer bei Procolor. Leistungsstark und preiswert. DIN A4 Normalkopie 9 Pfennig. Farbkopie auf Canon CLC Laser 2,90 €. Ab 50 Stück mit Rank Xerox 1,40 €. Großformatige Kopien bis DIN A0. Procolor. Berlins Copyshop mit den superlangen Öffnungszeiten. Montag bis Freitag, 9 bis 23 Uhr. Procolor, Windscheidstraße 29, nähe U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Für Leute, die ihre Ohren am Kopf haben, gibt es in der Kurfürstenstraße 124 den einzigartigen Haifi-Laden mit der freundlichen Beratung und den günstigen Preisen. Absolute Sounds. Kurfürstenstraße 124. Aber Leute, die ihre Ohren am Kopf haben, wussten das schon. Sie sind immer nur ungern zu schneller wohnen gegangen, weil es Ihnen zu anstrengend war, in die erste und zweite Etage zu gehen? Dann wird es Sie sicher freuen zu hören, dass wir eine dritte Etage eröffnet haben. Und die ist im Parterre. Also nichts wie hin zu... Schneller, schneller, schneller, schneller, schneller, schneller, schneller, schneller, schneller, schneller. Möbel von schneller wohnen. Aber langsam genießen. Thank you.